Warum ist das nicht so? Der Zins hat sich eingeschlichen. Wegen der Zinszahlung werden der Bevölkerung die Lebensmittel verteuert. Wegen der Zinsen wird Zucker und Salz, Bier und Wein, Zündhölzer und Tabake und zahllose andere Bedürfnisse des täglichen Bedarfs mit indirekten Steuern belegt. Wegen der Zinsen müssen direkte Steuern erhoben werden, die sich scheiden in Grundsteuern, die auf verteuertes Getreide abgewälzt werden, in Haussteuern, die die Miete in die Höhe treiben, in Gewerbesteuern, die die schaffende Arbeit belasten, in Einkommensteuern, die unabwälzbar die Lebenshaltung der Beamten und Festbesoldeten herunterdrücken und endlich ganz am Schluss, bescheiden im Geben, unersättlich im Nehmen, kommt das Leihkapital mit den Kapitalrentensteuern. Aus 253 Millionen eingenommenen fattierten Kapitalrenten in Bayern aufgrund der Steuererklärungen des Jahres 1911 wurden ganze 8,1 Millionen an Staatssteuern gezahlt. Wir haben gesehen, dass jede Kapitalrente, jeder Kapitalzins letzten Endes ausschließlich durch die Arbeit des ganzen Volkes aufgebracht werden muss. Wir haben gesehen, dass die Zinszahlungen für die Staatsschulden den größten Posten in unserem Staatsbudget ausmachen und wir haben gesehen, dass die Kapitalrentensteuerpflichtigen nur einen höchst bescheidenen Beitrag zu den Staatseinnahmen beisteuern. Nach der Größenordnung zahlt der Kapitalist von den direkten Staatssteuern in Bayern 1911 mit 8 Millionen von 60 Millionen Gesamtsumme der direkten Steuern nur ein Achtel bis ein Sechstel. Die direkten Steuern sind nach der Größenordnung ungefähr ein Fünftel der gesamten Staatseinnahmen. Somit leistet das Leihkapital nur etwa ein Dreißigstel bis ein Achtundvierzigstel Zuschuss im Hinblick auf die gesamten staatlichen Bedürfnisse. Es soll nicht geleugnet werden, dass die Steuergesetzgebung in den letzten Jahren, besonders während des Krieges, an eine stärkere Heranziehung der Kapitalrenten gegangen ist, aber die stärkste indirekte Besteuerung hat damit so ziemlich gleich Schritt gehalten, sodass sich das Größenverhältnis kaum verschoben hat. Grauenhaft wird das Bild erst, wenn wir unseren Reichshaushalt betrachten. Hier liegen die Verhältnisse an sich schon viel ungünstiger. Das Reich hat nicht die Steuerquellen wie die einzelnen Bundesstaaten. Die direkten Steuern sind den Bundesstaaten vorbehalten. Die werbenden Betriebe des Reiches beschränken sich auf die Reichspost und die Reichseisenbahn, also ohne die preußischen Staatseisenbahnen. Und somit bleiben nur die Zölle und indirekten Steuern. Die Größenordnungen dieser Reichseinnahmequellen laut Statistischem Jahresbuch für das Deutsche Reich vom Jahre 1917 und 1918 waren im Jahre 1915 1 Milliarde Reichspost und Eisenbahn, 0,7 Milliarden Zölle, 1 Milliarde indirekte Steuern, 0,8 Milliarden besondere Einnahmen wie Wehrbeitrag, Matrikularbeiträge und so weiter. Auch hier wieder dasselbe Bild. Mehr als ein Drittel, nämlich 1,3 Milliarden, verschlang schon im Jahre 1915 die Verzinsung der Reichsschuld. Auch hier hat sich wieder das Leihkapital hineingedrängt. Auch hier zieht es zu seiner Befriedigung alle indirekten Steuern heran. Zucker zahlt 163 Millionen, Salz 61 Millionen, Bier 128 Millionen, Tabak, Branntwein, Schaumwein, Leuchtmittel, Zündwaren, Spielkarten und zahllose andere Steuermittelchen mussten herhalten, um 1 Milliarde zusammenzukratzen, die dann restlos in die Taschen der Kapitalisten fließt. Heute ist die Aufbringung der Schuldzinsen des Reiches ein Rätsel. 8 Milliarden alleinen schlingen ja doch die Verzinsungen unserer 100 Milliarden Kriegsanleihe sowie der übrigen Kriegskredite. Die Einnahmen aus Post und Eisenbahn können kaum mehr erhöht werden. Zölle werden wir kaum mehr erheben dürfen. So bleibt wohl nur eine Verfünffachung oder Verzehnfachung der indirekten Steuern übrig. Eine Unmöglichkeit. Oder die klare Einsicht, dass einzig und allein die Brechung der Zinsknechtschaft des Geldes uns Rettung bringen kann. Ein ungeheurer Selbstbetrug war die ganze Kriegsanleihewirtschaft. 100 Milliarden hat das deutsche Volk von sich für seinen Krieg geborgt. 5 Milliarden Zinsen hat es sich dafür versprochen, 5 Milliarden Steuern muss es also bezahlen. Nutzen hat nur der Großkapitalist, der so viel Kapitalrenten bezieht, dass er sie unmöglich aufbrauchen kann, und durch die Kapitalrentensteuern wird ihm ja nur ein ganz bescheidener Prozentsatz abgenommen, wie wir gesehen haben. Ich hoffe, schon jetzt durch die großen Linien meiner Beweisführung das menschlich begreifliche Erschrecken vieler Leser verscheucht zu haben, ob des eventuellen Entgangs ihrer Zinsbezüge aus ihren schönen Wertpapieren. Nur ganz kurz möge an einem Beispiel gezeigt werden, dass die ganze Zinsenwirtschaft große Selbsttäuschung ist. Und zwar will ich dabei an eine oberste Grenze gehen von gutbürgerlichen Einkommensverhältnissen. Gesetzt den Fall, das Arbeitseinkommen eines Familienoberhauptes sei 10.000 Mark. Dazu noch 5.000 Mark aus Kapitalsrenten, so sind hieraus zunächst ungefähr 1.500 Mark direkte Steuern zu bezahlen. Ferner in Gestalt der teureren Mieten werden mindestens 1.000 bis 1.200 Mark für den ewigen Mietzins abzuziehen sein. Weitere 1.000 Mark dürften durch die indirekten Steuern der 5- bis 6-köpfigen Familie aufgezehrt werden, und schon jetzt erkennt man, dass bereits unter den glücklichen Steuerverhältnissen aus früheren Jahren von den schönen Kapitalrenten des kleineren und mittleren Kapitalisten gar nicht viel übrig bleibt. Heute kann von übrig bleiben schon gar keine Rede mehr sein. Im Gegenteil, erhebliche Teile des Arbeitseinkommens werden wohl, wenn man die heute fantastischen derzeitigen Steuerpläne sich ansieht, auch noch weggesteuert werden. Ganz anders sieht sich natürlich die Sache an für den Großkapitalisten, der, sagen wir einmal, nur 1 Million Kapitalrenten bezieht. Solche Leute gibt es in Deutschland heute ziemlich viele. An Kapitalrentensteuer zahlt dieser Glückliche, wenn es hochkommt, 50.000 bis 60.000 Mark. An indirekten Steuern zahlt er auch nicht mehr als der Familienvater des vorigen Beispiels. Für seinen Haushalt kann er schließlich auch bei der heutigen teureren Zeit mit 40.000 bis 50.000 Mark doch noch ganz angenehm leben. Bleiben ihm bare runde nette 900.000 Mark, für die er im nächsten Jahr bei 5% Zins neue 45.000 Mark Leihzinsen beziehen wird, und das von rechts wegen zu Lasten der werktätigen Bevölkerung. Der kleine Rentner, der nur von seinen Zinsen lebt, wäre zweifellos geschädigt. Ist er arbeitsfähig, so müsste er sich natürlich entschließen, sich ein Arbeitseinkommen zu verschaffen. Damit stellt er sich dann immer noch sehr viel besser als die Millionen seiner Volksgenossen, die nichts haben außer ihrer körperlichen oder geistigen Arbeitskraft. Will er das nicht, so muss er sein Vermögen einzehren. 20 Jahre lang hat er ja schließlich immer noch daran zu zehren, wenn er wie bisher 5% an Zinsen von nun ab als Einzehrung verbraucht. Für Personen, die nicht in der Lage sind zu arbeiten oder durch Krankheit und Alter geschwächt sind, muss selbstverständlich durch Ausbau der sozialen Fürsorge für alle Bevölkerungskreise für eine entsprechende Existenz gesorgt werden.